Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir stellen Ihnen heute am 9. November eine mittlerweile legendäre Deutschlandfunkproduktion vor, das 1996 produzierte Drama Germania 3 Gespenster am toten Mann, das Heiner Müller kurz vor seinem Tode veröffentlichte. Germania 3, geschrieben im Angesicht des nahen Todes, ist Abrechnung und Vermächtnis, ein poetischer Gewaltmarsch durch Gründe und Abgründe deutscher Geschichte. Ich will seit langem ein Stück schreiben, so Heiner Müller, das in Stalingrad anfängt und mit dem Fall der Mauer aufhört. Man muss ja solche gigantomanen Pläne gerade jetzt haben. Im Moment ist ja das Schlimme, dass es nur noch Zeit oder Geschwindigkeit oder Verlauf von Zeit gibt, aber keinen Raum mehr. Man muss jetzt Räume schaffen oder besetzen gegen diese Beschleunigung. In seiner Inszenierung hat der Regisseur Ulrich Gerhardt die über 50 Rollen des Dramas mit einem einzigen Sprecher besetzt. Mit diesem Stück erinnern wir auch an den großen Schauspieler Ulrich Mühe, der in einer artistischen Glanzleistung diese Aufgabe übernahm. Aus Russland kommt niemand mehr zurück. Hunderttausende unserer Soldaten erfrieren. Sie haben nichts zum Fressen. Jeden Tag sinken 10.000 ins Massengrab. Müller. Heiner. Germania 3. Gespenster am toten Mann. Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, wohl in sein Horn. Und alles, was er blies, das war verloren, das war verloren. Heidi Hussassa, tirallala, und alles, was er blies, das war verloren. Heidi Hussassa, tirallala, und alles, was er blies, das war verloren. Nächtliche Heerschau. Nacht, Berliner Mauer, Thälmann und Ulbricht auf Posten. Thälmann, das Mausoleum des deutschen Sozialismus. Hier liegt er begraben. Die Kränze sind aus Stacheldraht. Der Salut wird auf die Hinterbliebenen abgefeuert. Mit Hunden gegen die eigene Bevölkerung. Das ist die rote Jagd. So haben wir uns das vorgestellt in Buchenwald und Spanien. Ulbricht. Weißt du was Besseres? Thälmann. Nein. Ulbricht. Wenn du das Ohr an den Boden legst, kannst du sie schnarchen hören, unsere Menschen. Fickzellen mit Fernheizung von Rostock bis Johanngeorgenstadt. Den Bildschirm vorm Schädel, den kleinen Wagen vor der Tür. Schüsse, Leuchtspur. Wieder einer. Hoffentlich ist es nicht mein Abschnitt. Soldaten mit einem jungen Flüchtling. Ulbricht. Was hast du verloren bei den Kapitalisten? Was sollen wir noch in euch hineinstopfen? Flüchtling. Das nächste Mal besser. Ulbricht. In 3 Jahren vielleicht. Schafft ihn weg. Thälmann. Ein Genosse in Buchenwald hat mir von Spanien erzählt, wie sich ihm der Magen umgedreht hat nach der Schlacht bei Teruel. Als er die toten Marokkaner herumliegen sah, zerfetzt von unseren Granaten, ein Sieg. Woher sollten sie wissen, wer ihre Feinde sind? Ulbricht. Er ist nicht tot. Er kann's noch lernen. Thälmann. Im Gefängnis. Was haben wir falsch gemacht? Leutnant Vogel und Feldjäger Runge mit Rosa Luxemburg vorbei. Lied. Es blies ein Jäger wohl in sein Horn und alles, was er blies, das war verloren. Such dich auf das Grab, mein Liebste. Fragen über Strand die Rose. Panzerschlacht. Kreml. Stalin trinkt. Stalin, Genosse, warum trinkst du in der Nacht? Was fürchtest du, wo deine Macht Gesetz ist? Ich weiß von jedem etwas, das ihn umbringt. In meinem Rücken lebt kein Feind mehr. Weh, die Toten haben einen leichten Schlaf. Sie konspirieren in den Fundamenten und ihre Träume sind es, die uns würgen. Trotzki, der Jude, der den Benko spielt, das Beil im Schädel. Es ist ein Stuhl, sonst nichts. Warum sich fürchten vor einem leeren Stuhl? Kuba, warum brauchst du meinen Tod? Das war Bucharin, der Liebling der Partei. Ich brauchte ihn zum Feind. Er war der Beste. Brav hat er sie gelernt, seine Lektion, der Liebling der Partei. Zwar auf der Folter, zwei Tränen für den besten Feind. Ein Sechstel der Erde zuckt in meiner Faust. Und wird zerspringen in kein Gott weiß welche Stücke, wenn mir der Tod die Faust aufbricht zur Unzeit. Mein Arm ist kurz wie, und mein Arm ist länger als je ein Arm gewachsen ist in Russland. Und Russland ist das Reich der langen Arme. Es ist ein Kinderspiel. Papier schlägt Stein. Kein Mensch wiegt mehr als seine Akte, Tinte säuft Blut, die Remington ersetzt die Mauser und jede Akte ist die heilige Schrift. Wer zählt die Toten, wenn die Gräber leer stehen? Nicht eh die Menschheit aufsteht von den Knien aus ihrem Blut, das wir vergossen haben. Am letzten Parteitag werden die Denkmäler bluten. Was ist, wenn unsere Saat nicht aufgeht, Lenin? Ich habe dieses Land mit Blut gedüngt, mit Menschenleibern eine Industrie gestampft in meinen Knochenmühlen. Ich, der große Stalin, der Führer der Völker. Ich bin der Bluthund, mein Privatbesitz sind zwei Paar Stiefel. Immer stirbt nur einer, war deine Rede, wenn dich wer gefragt hat. Nach deinen Leichen hast du sie gezählt. Ich bin dein Tod, ich kann sie nicht mehr zählen, weil sie der Boden sind, den wir begehen auf unserem Weg in deine lichte Zukunft. Die Menschheit ist ein trübes Material, Ameisen unterm Stiefel. Wie soll ich, die träge Masse Russland im Genick, den neuen Menschen schaffen, wenn der alte nicht liquidiert wird, gestern für dein Morgen? Das Massengrab geht mit der Zukunft schwanger. Menschen aus neuem Fleisch sind, was die Zeit braucht. Ich backe sie aus ihrem eigenen Blut. Und kein Prometheus kommt mir in die Quere. Am Felsen ist noch Platz im Kaukasus. Wer bin ich? Tod ist tot. Ich mein Gefängnis, in dem ich eingesperrt bin, lebenslang. Und wer kann Stalin töten außer Stalin? Sie hassen mich, warten auf meinen Tod und keiner wagt ein Wort. Feig sind sie alle. Wenn ich mein Todesurteil unterschreibe, Stalin ist ein Verräter, tötet Stalin, Stalin befiehlt es, werden sie gehorchen, weil keiner mir zu widersprechen wagt. Oder auch nicht, aus Angst vor einer Falle. Was flüstert in den Korridoren? Wache! Verrat ist menschlich. Bin ich noch ein Mensch? Wen außer Stalin kann Stalin verraten? In jedem Menschen steckt ein Hitler, ein Kapitalist, Gulag und Saboteur. Ich kann nicht warten, bis er aus der Haut fährt. Wenn man ihn würgt, vielleicht nimmt er Vernunft an, oder gepeitscht von Hunger oder Angst vor Asien oder Aufstand aus den Kellern. Ich weiß die Träume, die herumgehen, Churchill. In deinem whisky-schwappenden Gehirn. Den Teufel treibt man mit dem Teufel aus. Der eine bricht dem anderen das Genick. Braun gegen Rot, Rot gegen Braun, wäscht weiß. Den Leichenteppich aus drei Kontinenten, auf dem ihr euren letzten Tango tanzt. Wer mich nicht lieben will, der soll mich fürchten. Wir tanzen jeder auf seinem Parkett. Mein Trumpf heißt Hitler. Not kennt kein Gebot. Offizier. Die Deutschen greifen an, Genosse Stalin. Stalin? Wache! Reißt ihm die Zunge aus, er lügt! Ich hätte es wissen müssen. Ich zuerst. Ein Witz, der Adler, der dem Geier traut. Und nackt stehe ich vor seinen Divisionen, kopflos meine Armee. Hätte ich sie nicht erschießen lassen, meine Generäle? Ich musste sie erschießen lassen. Wie? Verdacht ist Schuld. Verräter überall. Besser ein Tod so viel als ein Dolch im Rücken. Was für Lärm an meiner Grenze. Die Deutschen greifen an. Wer sind die Deutschen? Ein Haufen Kleinvieh am Westrand von Asien. Warum der kalte Schweiß auf meiner Stirn? Vergessen, wer ich bin, der große Stalin? Ich habe Angst vor meinem eigenen Schatten. Nacheinander drei Erscheinungen. Lenin, lallend und brüllend nach dem zweiten Gehirnschlag. Trotzki, das Beil des Macbeth noch im Schädel im deutschen Panzerturm. Hitler, der eine Rede bellt. Stalin zu Lenin. Das ist sie, deine deutsche Revolution, von der du geträumt hast im Oktober. Sie werden deine Leiche aus dem Mausoleum zerren und an ihre Hunde verfüttern. Futter für Hitlers Schäferhund, das bist du, Lenin, für dein geliebtes deutsches Proletariat. Zu Trotzki? Trotzki, der Henker von Kronstadt. Jetzt weißt du, wo dein Platz ist. Bronstein, mit deiner permanenten Revolution, deiner Steißgeburt aus dem Wiener Kaffeehaus, im deutschen Panzerturm, im Nazitank. Zu Hitler? Hitler, mein Freund von gestern, Bruder Hitler. Verbrennst du meine Dörfer? Das ist gut. Weil sie dich hassen, werden sie mich lieben. Deine Blutspur wäscht meinen Namen weiß. Deine Zeit lang und länger nicht als meine. Sieg weiter! Jag deine Panzer in den Schnee, der sie begraben wird, wenn seine Zeit kommt. Mein Rücken heißt Asien. Meine Wölfe warten. Das haben sie gelernt in meinen Lagern. Dein Krieg ist ihre Hoffnung auf den Weg nach Deutschland in deiner Panzerspur. Du hast die Schleusen aufgesprengt. Jetzt kommt die Flut. Sie wird zusammenschlagen über dir zuerst. Der letzte Sieger ist der Tod. Im Rattenkäfig wirst du Moskau sehen, in dein und meine Toten auferstehen. Den Auftritt der Toten. Morgen sonnenschön, still und froh. Frag dich hoffnungsvoll das Blümelein. Sag, bist du mein Lieb? Alle denkt ihr Befehl, Meister. Sie greifen uns an! Sie machen unsere Stadt kaputt! Siegfried, eine Jüdin aus Polen. 1. Stalingrad. 2 russische Soldaten. Adin, Genosse, du bist neu an unserer Front. Woher bist du gekommen? Dwa. Aus dem Gulag. Adin. Was bist du? Mörder? Oder Dieb? Dwa. Verräter. Adin. Und wen hast du verraten? Dwa. Russland nicht. Adin. Wer ist dir lieber? Hitler oder Stalin? Dwa. Blut an den Händen haben beide. Unsers. Adin. Die Väter schlagen anders als der Fremde. Dwa. Und bitterer schmeckt das Blut. Achtung, ein Deutscher. Schießt. Adin. Wo hast du das gelernt? Im Gulag nicht. Dwa. In der Armee? Sie war mein Leben. Ich war Offizier. Adin. Auf den toten Deutschen. Er ist ganz jung, ein Kind noch. Ich kann die Augen nicht mehr sehen, begrab ihn. Schnee haben wir genug. Dwa. Da ist ein Buch in seinem Stiefel, Friedrich Hölderlin. Empedokles, denn gewaltsamer wie Wasser schlug die wilde Menschenwelle mir an die Brust und aus dem Irrsal kam des armen Volkes Stimme mir zum Ohre, Und wenn indes ich in der Halle schwieg, um Mitternacht der Aufruhr wehe klagt und durchs Gefilde stürzt und lebensmüd mit eigener Hand sein eigenes Haus zerbrach, wenn sich die Brüder flohen und sich die Liebsten vorübereilten und der Vater nicht den Sohn erkannt und Menschenwort nicht mehr verständlich war und menschliches Gesetz zerrann an der Flamme, da fasste mich die Deutung schaudernd an, es war der scheidende Gott meines Volks, den hört ich. Nadine, ein Foto, 7 Partisanen am Galgen und er steht davor und lacht. Die Wölfe sollen seine Augen fressen, spuckt auf den Toten. Dwa. Vielleicht hat er geglaubt an ihre Lügen. Der Deutsche ist ein Mensch und wir sind Tiere. Zerreißt die Fotografie. Vom Gulag gibt es keine Bilder. Kein Spiegel zeigt dir im Gulag dein Gesicht. Nur an den Augen, die dich ansehen, kalt und fremd, als hätten sie dich nie gesehen. Und niemand hast du manchmal einen Spiegel für dein Gesicht, das nicht mehr dein Gesicht ist. Vergessen, wer du bist, was war, was wird. Nur deine 100 Gramm Graubrot und Suppe. Und morgen, wenn du Glück hast, wachst du auf mit Knochen, die der Frost vergessen hat. Das war der Gulag. Mein Glück sind die Deutschen. Weil Russland ist mehr als der Gulag. Und Stalin bricht Hitler das Genick mit unseren 3-mal von ihm gebrochenen Knochen. Adin. Amen. Soll denn mein Blasen verloren? Zwei deutsche Offiziere finden eine Verpflegungsbombe. 1. Der Führer lässt uns nicht im Stich. 2. Heil Hitler will essen. 1. Das ist Proviant für eine Kompanie. Ich werde sie erschießen, wenn sie essen. 2. Und warum zittern Ihre Hände, Hauptmann? 1. Für eine Kompanie reicht es wohl nicht. 2. Haben Sie nachgezählt? Die Kompanie ist 7 Mann stark. 2 davon sind wir. 1. Der Hunger macht noch Tiere aus uns allen. Ist. 2. Ebenso. Warum sind wir nach Russland einmarschiert? 1. Die Frage, Leutnant, habe ich nicht gehört. 2. Weil wir Europa vor dem Bolschewismus bewahren müssen, so habe ich es gelernt. 1. Europa. Was geht mich Europa an? Es geht um Deutschland, Schiller und Goethe. 2. Öl und Weizen. 1. Diese niedre Denkungsart, Herr Leutnant, ist mir fremd. 2. Servierter Hauptmann. 1. Ich gebe zu, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das mit den Juden war vielleicht ein Fehler. Ich zum Beispiel kannte einen im Ersten Weltkrieg. Er war Offizier. 2. Jeder kennt einen Juden. Ich bin satt. 1. Unsere Soldaten hungern. 2. Wir sind Schweine. Gehen jeder in seinen Bunker, rasieren sich, beziehungsweise lassen sich rasieren. Sie erschießen sich. Homburg. Nun, oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen. Mit Glanz der 1000-fachen Sonne zu. Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern. Durch stille Ätherräume schwingt mein Geist und wie ein Schiff vom Hauch des Winds entführt, die muntere Hafenstadt versinken sieht, so geht mir dämmernd alles Leben unter. Jetzt unterscheide ich Farben noch in Formen und jetzt liegt Nebel alles unter mir. Kurfürst. Lasst den Kanonendonner ihn erwecken! Homburg. Nein. Sagt. Ist es ein Traum? Kottwitz. Ein Traum? Was sonst? 3. 3 deutsche Soldaten nagen an einem Knochen. 1. Das war im Geiseltal, 10 Jahre her. Oder sind's 13? Er kennt sich noch aus, mit Jahr und Tag. Den Magen an den Knien, im Kessel. Ich war Kommunist, Frag mich warum? Ich bin geheilt vom Kommunismus, seit ich ihr Sowjetparadies gesehen hab. Zweier. Bald kannst du dir's von unten ansehen auch noch. Dreier. Und ich sag, er holt uns heraus. Zweier. Heil Hitler! Eins und Dreier heben den rechten Arm. Kriegt ihr den Arm noch hoch bis zum Gefrierpunkt? Eins. Ein Arbeitsloser war's, einer von uns. Wir waren arbeitslos im Hauptberuf in Leuna 1928. Zweier. Jetzt hast du Arbeit. Jedem Hund sein Knochen. Eins. Den Namen weiß ich nicht mehr. Er war 17 und auf die schiefe Bahn geraten. Raub und Mord und Fressen für die Propaganda. 3 Wochen vor dem Wahltag gegen uns. Da sind die Kommunisten. Raub und Mord. Sein Steckbrief hing an jedem Bretterzahn. Er hatte sich im Geiseldal verkrochen. Wir haben abgestimmt in der Versammlung. Die Mehrheit war dafür, wir jagen ihn, nehmen der Polizei die Arbeit ab und liefern ihn ab bei der Polizei. Die Ehre der Partei steht auf dem Spiel. Und einer sagte noch, wenn wir uns schon die Hände dreckig machen müssen für die Ehre der Partei, was heißt ja Ehre, und schleppen unseresgleichen auf die Schlachtbank, wer sind die Richter? Ist es unser Staat? Warum bringen wir ihn nicht selber um? 3 Tage dauerte die Jagd. Sein Vater dabei. Wir waren 50 gegen einen. Und jeden Strauch haben wir umgedreht. 3 Mal, bis wir ihn fanden. Rotz und Wasser hat er geheult. Das werde ich nicht vergessen. Und sein Vater, der ihm ins Gesicht schlug, für unsere Sitze in der Stadtverwaltung. Wir haben auch das Kopfgeld noch kassiert. 500 Reichsmark. Für die Rote Hilfe? Zweier wirft den Knochen hinter sich. Zweier. Oh, oh, das war der letzte Knochen. Und ich will nicht wissen, ob er vom Pferd war oder ich hatte einen Kameraden. Eins kotzt. Kotz dich aus. Bald sind wir alle 3 nur noch Gefrierfleisch. Kriemhild und Hagen. Kriemhild, da sitzt der Mörder. Hagen? Wessen Mörder, Frau? Kriemhild, der Mörder meines Gatten. Hagen, weckt sie auf. Sie geht im Traum herum. Dein Gatte lebt. Ich habe noch zur Nacht mit ihm gezecht. Doch, es ist wahr. Du hast den zweiten schon. Denkst du in seinem Arm noch an den ersten? Nun, freilich, diesen schlug ich tot. Kriemhild, ihr hört. Hagen, im Odenwald, da springt ein munterer Quell. Kriemhild, nun tut, was euch gefällt. Hagen, zu Bett, du hast jetzt andere Pflichten. Kriemhild, deinen Hohn ersticke ich gleich in deinem schwarzen Blut. Auf, Etzelswürge, auf und zeig es ihm, warum ich in das zweite Ehebett stieg. Und sei gewiss, du wirst mir nicht entkommen, wenn du auch noch die nächste Sonne siehst. Ich will zurück in meine Siegfrieds Gruft, doch muss ich mir das Totenhemd erst färben, und das kann nur in deinem Blut geschehen. Hagen, ich leugne nicht, dass ich den Todesspeer mit Freuden warf und freue mich noch jetzt, doch deine Hand hat ihn mir dargereicht. Drum büße selbst, wenn hier zu büßen ist. Kriemhild, und büße ich nicht? Was könnte dir geschehen, das auch nur halb an meine Qualen reichte? Die blutigen Kometen sind am Himmel anstatt der frommen Sterne aufgezogen und blitzen dunkel in die Welt hinein. Die guten Mittel sind erschöpft, es kommen die Bösen an die Reihe wie das Gift, wenn keine Arznei mehr helfen will. Und erst wenn Siegfrieds Tod gerochen ist, gibt's wieder Missetaten auf der Erde. Solange aber ist das Recht verhüllt und die Natur in tiefen Schlaf versenkt. Hagen, so ist es recht. Was heucheln wir, Kriemhild? Wir kennen uns. Doch merke dir auch dies. Gleich auf das erste Meisterstück des Hirsches, dem Jäger zu entrinnen, folgt das zweite, ihn ins Verderben mit hinab zu ziehen. Wirft seinen Mantel ab, darunter eine deutsche Generalsuniform. Der Tod steht aufgerichtet hinter uns. Ich wickle mich in seinen tiefsten Schatten, und nur auf ihn fällt noch ein Abendrot. Kriemhild, wirft ihren Mantel ab, darunter ohne Rangabzeichen die Uniform der Roten Armee, hinter ihr der Schatten Stalins. Ihr habt mein Fleisch gegessen und mein Blut getrunken, durch zehn Länder, mich gejagt, in diese Hochzeit, meinen anderen Tod, meine Haut gespannt auf eure Tonne, seid meine Gäste, zur letzten Mahlzeit, eure Toten, und löscht euren Durst mit ihrem Blut, und ihr wird reich mit ihrem Blut sein. Und feiert eure Hochzeit reich mit dem Nichts, das eure Wohnung ist im Reich der Toten. Lied. Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, und alles, was er blies, das war verloren. Dreier. Die Russen greifen an. Die Wolga brennt. Es blies ein Jäger wohl in sein Horn. Bunker. Reichskanzlei. Hitler. Zerreißt Landkarte. Polen. Ein Witz. Frankreich. Ein Pappenstiel. Der Balkan. Griechenland. Wer zählt meine Siege? In Russland Schnee. In Afrika Sand. Der Jude! War mein Unglück, er säuft mein Benzin, das mir zum Sieg fehlt. Seine Asche beschwert die Ketten meiner Panzer. Auftritt Stalin. Ratten im Gefolge. Stalin, der Rattenkönig mit dem Riesenrücken. Noch schmeckt ihm sein Sibirien nicht mehr lange. Dein Rücken wird ein Buckel sein nach mir. Wenn sie die Leichen zählen, deine und meine. Willkommen in der Hölle, Bolschewik! Sie werden wissen, was sie an uns hatten, wenn überall der Mensch den Menschen frisst, weil ihm der Platz nicht langt und nicht das Futter. Volk ohne Raum. Und werden sich das Maul zerreißen über unsere Schlechtereien, während das Blut von ihren Zähnen tropft. Bei jeder Mahlzeit. Heuchler und Verräter. Ich habe das Beste gewollt. Eine Menschheit zu Not und Tod bereit und judenfrei. Der deutsche Schäferhund wird es mir danken. Rattenhuber! Auftritt Rattenhuber. Haben Sie das Benzin? Rattenhuber? Jawohl, mein Führer. Hitler? Wir werden es brauchen. Rattenhuber? Wohin, mein Führer? Geht die Reise? Hitler? Nach Walhall. Rattenhuber? Das ist weit, mein Führer. Hitler? Ja. Pause. Bitten Sie jetzt die Damen zu mir. Auftritt Goebbels mit toten Kindern. Goebbels? Das waren meine Kinder, meine Zukunft. Ich habe sie geschlachtet. Sie sind dein. Wir lassen hinter uns, was nach uns kommt. Die Zukunft, unser Feind, der Sieg ist unser. Stalin winkend ab. Damen, Rattenhuber mit Benzinkanistern. Hitler. Meine Damen, ich danke Ihnen allen für die Arbeit, die Sie geleistet haben in Treue. Was wäre das Leben ohne die Treue der Frau? Ich schweige vom Tod in meinem Dienst an Deutschland, das mit mir untergeht. Verdientermaßen, wie ich sagen muss. Verrat und Feigheit überall und an allen Fronten. Geschützdonner. Detonationen. Sie hören den Triumph des Untermenschen, der seine Herrschaft antritt. Der Untermensch hat sich als der Stärkere erwiesen. Der Mensch mag zugrunde gehen. Ich bin, wie Sie wissen, der Übermensch. Ich habe das Meinige getan, die Menschheit auszurotten, die den Planeten überschwemmt. Nach mir werden andere kommen, die meine Arbeit fortsetzen. Ich werde diese Welt verlassen, weil sie für mich zu klein geworden ist. Zusammen mit Fräulein Eva Braun, die ich vor einer Stunde geheiratet habe. Hier ist der standesamtliche Beleg, unterzeichnet von Herrn Richard Wagner. Bitte prüfen Sie seine Unterschrift, damit Himmel und Hölle uns nicht trennen können. Denn Ihre Hände sind rein und meine Hände sind blutig, wie die Hände aller großen Männer der Geschichte blutig sind. Alexander, Cäsar, Friedrich der Große, Napoleon. Leise. Stalin. In den Dimensionen der Geschichte ist das Blut ein besserer Treibstoff als Benzin. Es führt in die Ewigkeit. Und die Treue ist das Mark der Ehre. Ich gehe zurück zu den Toten, die mich geboren haben. Jesus Christus war ein Menschensohn. Ich bin der Sohn der Toten. Ich habe meinen Astrologen erschießen lassen, Herrn Friedrich Nietzsche, damit er mir vorangeht in das Reich der Toten, das die einzige Wirklichkeit ist und dessen Statthalter auf Erden ich gewesen bin. Die Enkel werden mich verstehen. Leben wird mein Programm. Gegen das verlogene Geschwätz der Pfaffen, liebet eure Feinde, das ehrliche Gebot meines deutschen Katechismus, vernichtet sie, wo ihr sie trefft. Gegen die Lebenslüge des Kommunismus, keiner oder alle, die einfache und volkstümliche Wahrheit, für alle reicht es nicht. Ich habe Europa zu meinem Scheiterhaufen erwählt. Seine Flamme wird mich von meinen staatsmännischen Pflichten entbinden. Ich sterbe als Privatmann. Pause. Aber der Rauch der brennenden Städte wird meinen Ruhm um die Erde tragen und die Asche der Krematorien wird den Himmel verdunkeln als mein Denkmal, das der Wind zu den Sternen trägt nach mir. Denn ewig lebt des Toten Tatenruhm, wie schon die Edda sagt, das heilige Buch, die Bibel des Nordens. Es lebe der deutsche Schäferhund! Er schießt seine Hündin. Damen. Heil Hitler! Hitler ab. Zwei Schüsse. Tanz der Frauen vor dem Hintergrund der brennenden Hauptstadt zu Wagners Götterdämmerung. Der Gastarbeiter. Schloss bei Parchim, Gutsküche. Alte Frau, Frau in mittleren Jahren, junge Frau. Sie tragen Witwenkleider. Alte Frau. Die Russen haben Parchim eingenommen. Es wird Zeit. Junge Frau. Ich will nicht sterben. Ich habe das Leben noch vor mir. Frau in mittleren Jahren. Was für ein Leben? Also Witwe eines deutschen Offiziers? Witwe? Ihr habt 10 Jahre zusammen gelebt. Bei dir sind es 40. Wir hatten einen Tag und eine Nacht. In Ostpreußen haben sie Frauen an Scheunentore genagelt, von den Vergewaltigungen nicht zu reden, und Kinder mit dem Bajonett, das sind keine Menschen, das ist Asien. Asien? In unseren Konzentrationslagern soll es Gaskammern geben, in denen die Juden eingerückt. Frag deinen Mann, wie ihm der Totenplötzensee geschmeckt hat, in der Drahtschlinge. Frau in mittleren Jahren. Ich wäre froh, wenn wir wenigstens einen Gasofen hätten. Es soll ein schöner Tod sein. Ich will einen schönen Tod. Junge Frau. Mit Weinlaub im Haar? Frau in mittleren Jahren weint. Alte Frau. Was willst du? 10 stinkende Asiaten, die dir die Kleider vom Leib reißen und werfen sich auf dich, einer nach dem anderen? Ist es das, was du willst? Weil du nur eine Nacht mit deinem Mann gehabt hast? Unser Leben ist zu Ende. Junge Frau. Ich kann immer noch weggehen. Weg aus diesem Geisterschloss mit 18 Zimmern für 3 Witwen in stolzer Trauer. Frau in mittleren Jahren. Wir haben unsere Polen immer gut behandelt. Wenn du nicht mehr zu uns gehören willst, geh schnell. Junge Frau steht auf, geht zur Tür. Frau in mittleren Jahren. Und zieh dein Brautkleid an. Vielleicht kannst du es wieder gebrauchen in dem Leben, das du vor dir hast. Junge Frau kommt zurück und setzt sich wieder. Alte Frau. Ich wusste, dass du Vernunft annimmst. Junge Frau. Wie wollen wir uns denn umbringen? Willst du Rattengift essen? Oder ein Küchenmesser in die Brust, wie Lucrezia Borgia. Im alten Rom hatten sie dafür ihre Sklaven. Unsere Sklaven waren schlauer als wir, sie sind schon weg. Ach, ich weiß auch nicht. Weint. Klopfen an der Tür. Junge Frau und Frau in mittleren Jahren springen schreiend auf. In der Tür ein kroatischer SS-Mann in halber Uniform. Zieht sich aus und steht nackt vor den Frauen. SS-Mann. Ich brauche zivil. Entschuldigen Sie, wenn ich so hereinplatze, aber ich bin in Eile, Waffen-SS. Wenn die Russen meine Uniform sehen, sehe ich meine Heimat nicht wieder. Meine Heimat ist Kroatien. Nackt komme ich auch nicht weit. Sie werden wissen, was ich ausgezogen habe. Und Ihre Panzer fahren schneller, als ich laufen kann. Ich habe 50 Kilometer hinter mir. Alte Frau. Unsere Männer sind tot. Sie können sich etwas aussuchen. Der Jüngste hatte Ihre Größe. Aber Sie müssen uns eine Arbeit abnehmen, die getan werden muss. Haben Sie eine Waffe? Wir wollen nicht mehr leben, wenn die Russen das Schloss in Brand stecken. Zur jungen Frau. Unser Geisterschloss. Und das wird bald sein. SS-Mann. Der Krieg ist verloren. Ich trage keine Waffen mehr. Alte Frau. Dann suchen Sie sich eine Waffe. Für den Liebesdienst, um den wir Sie gebeten haben. Sie sind Soldat, töten Sie uns. Das sagt Ihnen die Witwe eines deutschen Generals. SS-Mann ab. Junge Frau. Liebesdienst. Frau in mittleren Jahren. Du würdest lieber mit ihm schlafen, wie? Und in Kroatien seine Schweine füttern. Er sieht aus wie ein Bauer. SS-Mann. Was haben Sie gegen Bauern, gnädige Frau? Bauern sind nützliche Tiere. Ich habe einen Ball gefunden im Geräteschuppen. Der Bauer hat einen Ball gefunden, eine Bauernwaffe. Damit geht es schnell. Sie wollen doch, dass es schnell geht. Und ich bin in Eile. Die Frauen drängen sich aneinander im Schrecken vor dem Beil. Der Kroate schlägt das Beil in den Küchentisch. Ich kann es mit den Händen machen. Nicht ohne Bedauern, was die junge Dame angeht. Auf meine Hände ist Verlass. Wenn Sie das vorziehen. Ich habe den Hühnern den Hals umgedreht auf dem Bauernhof meines Vaters in Kroatien, lange vor dem ABC. Junge Frau. Fassen Sie mich nicht an. Ab ins Haus. SS-Mann. Zieht das Beil aus der Tischplatte. Dann ist es das Beil. Alte Frau. Wir haben es gewollt. Gehen wir. Geht ins Haus. Die Frau in mittleren Jahren folgt zögernd. Dann der Kroate mit dem Beil. Dunkel. Wenn es wieder hell wird, sitzen am Küchentisch die drei toten Männer der Witwen. Leutnant, Hauptmann, General. Leutnant und Hauptmann mit Schusswunden. Der General mit blauem Gesicht. Um den Hals die Drahtschlinge von Plötzensee. Hauptmann. Du bist mein Vater. Aber mit einem Verräter kann ich nicht an einem Tisch sitzen. Steht auf. General. Die Fahne ist mehr als der Tod, wie? Leutnant steht auf und stellt sich neben den Hauptmann. Warum habt ihr den Fahneneid gebrochen? General. Weil wir verhindern wollten, was jetzt kommt. Hauptmann und Leutnant setzen sich wieder an den Küchentisch, dem Verräter gegenüber. Geräusch von Schritten und Türenschlagen aus dem Haus. Nacheinander drei Schreie von drei Beilhieben erstickt. Der längste Schrei ist der dritte, begleitet vom Geräusch einer Flucht von Zimmer zu Zimmer. Stille, dunkel. Der schwere Schritt des Kroaten, der näher kommt. Wenn es wieder hell wird, ist die Küche leer. Auftritt der Kroate mit Anzug, Hemd, Krawatte, das Beil noch in der Hand. Dunkel. Wenn es wieder hell wird, ist die Küche, rissiger Boden und zerfallene Möbel, mit einer Staubschicht bedeckt. Im Staub, der weiter von der Decke fällt, sitzen am Küchentisch einander gegenüber die drei toten Männer und, kopflos, die drei Witwen. Kroate. Ich bin ein Bauer aus Kroatien. Ich arbeite in Deutschland. Nach 2 Jahren Arbeit in Deutschland fahre ich zurück nach Kroatien, in mein Heimatdorf, zu meiner Familie. Meine Familie sind eine Frau und 2 Kinder. Ich fahre mit meinem Auto, das ich in Deutschland gekauft habe. Ich trage einen Anzug, den ich in Deutschland gekauft habe. Von der Stange, wie man in Deutschland sagt, mit Hemd und Schlips, weil ich aussehen muss wie ein Deutscher. Meine Bauernkleider aus Kroatien befinden sich im Kofferraum. Die Fahrt dauert 2 Tage und 2 Nächte. Ich komme an in der 2. Nacht. Am Fuß des Hügels, auf dem mein Haus steht, steige ich aus meinem Auto und öffne den Kofferraum. Ich ziehe den Anzug aus und meine deutschen Schuhe, reiße mir den Schlips vom Hals, das Hemd von der Brust, die Knöpfe springen und werfe die fremden Kleidungsstücke in den Kofferraum. Ich sehe die Sterne meiner Heimat, sie sind heller als die deutschen. Zwischen mir und dem Himmel kein Rauch, das Haus ist dunkel. Ich lege meinen Anzug in ordentliche Falten, wie ich es in Deutschland gelernt habe, ebenso das Hemd. Der Schlips wird sich aushängen, wenn ich ihn wieder brauche. Ich ziehe meine Bauernkleider an, die ich vor 2 Jahren getragen habe, als ich nach Deutschland gefahren bin, 2 Tage lang, in einem überfüllten Zug, mit dem Geruch von Angstschweiß vor der Fremde, die Hose ohne Bügelfalte, den Kittel aus Leinen, die Schuhe aus Bast. Ich gehe zwischen verdorrten Weinstöcken den Hügel hinauf. Das Haus ist dunkel. Ich öffne die Tür mit dem Schlüssel, den ich 2 Jahre lang bei mir getragen habe, in welcher Kleidung immer, auch in meinem Werksanzug am Fließband. Ich gehe ins Schlafzimmer. Ich küsse meine Frau Sie ist nackt unter der Decke. Ich ziehe meine Bauernkleider aus und lege mich zu ihr. Ihre Schenkel sind alt geworden, ihre Brüste welk. Im Nebenzimmer höre ich die Kinder atmen. Während ich mit meiner Frau schlafe, denke ich an die Bordelle in Deutschland. Meine Frau schläft ein, den Kopf an meiner Schulter. Meine Haut ist nass von ihren Tränen. Ich liege wach bis zum Morgen. Den Blick auf der rissigen Decke des Schlafzimmers. Als die Kinder aufwachen, sie erkennen mich wieder, obwohl sie mich 2 Jahre nicht gesehen haben. Mit dem Aufschrei Papa steht die Frau auf und bereitet das Frühstück, wie ich es gewohnt war. Eier, Tomaten, Paprika, Brot. Nach dem Frühstück gehe ich in den Geräteschuppen, hole das Beil, das noch am gleichen Haken hängt, und erschlage damit meine Frau. Mit meinen Händen, die 2 Jahre lang in Deutschland am Fließband gearbeitet haben, töte ich meine Kinder. Ich verlasse das Haus. Ich schließe die Tür ab und werfe den Schlüssel weg. Blind zwischen die verdorrten Weinstöcke. Der nächste Regen wird ihn ins Erdreich waschen. Ich gehe zwischen den verdorrten Weinstöcken den Hügel hinunter, zu dem Auto, das ich in Deutschland gekauft habe, werfe meine Bauernkleider in den Kofferraum. Sie sind befleckt von dem Beilhieb gegen meine Frau. Ich werde sie verbrennen müssen. Ziehe meinen Anzug wieder an, den ich in Deutschland von der Stange gekauft habe, vorher das Hemd, den Schlips und fahre zurück nach Deutschland. 2 junge Männer stehen im Raum und klopfen sich den Staub aus ihren Maßanzügen, Mode 1990. Junger Mann 1. Das gehört uns, also. Rückgabe vor Entschädigung. Lacht. Eine Ruine. Junger Mann 2. Eine Immobilie. Du musst das realistisch sehen. Was zählt, ist der Bodenpreis. Wir können zum Beispiel einen Golfplatz anlegen hier oder einen Reiterhof. Reiten, reiten, reiten. Lacht. Für die neue Aristokratie aus Hamburg. Vom Blutadel zum Geldadel. Das ist der Fortschritt. Junger Mann 1. Hier sind sie gestorben. Junger Mann 2. Eine zusätzliche Einnahmequelle, eine Touristenattraktion, das Geisterschloss bei Parchim. Junger Mann 1. Wenn wir Glück haben, spuken sie noch. Kennst du Grillparzer, die Ahnfrau? Da erhebt mein Bild im Spiegel seine Hände an das Haupt und mit starrendem Entsetzen sehe ich in dem dunklen Glase meine Züge sich verzerren. Immer sind es noch dieselben und doch anders, furchtbar anders und nicht ähnlicher mir selbst als ein Lebendiger seiner Leiche. Weit reißt es die Augen auf, starrt nach mir und mit dem Finger droht es warnend gegen mich. Junger Mann 2. Kitty, wo ist Kitty? Auftritt Kitty. Kitty. Kitty. Das ist also euer Schloss? Egitt. Die zweite Epiphanie. 1. Heimkehr. Schlafzimmer mit Doppelbett. Ein russischer Soldat vergewaltigt eine deutsche Frau. Auftritt ein Mann in der gestreiften Uniform des Konzentrationslagers mit dem roten Winkel des politischen Häftlings. Er sieht eine Weile zu, dann erschlägt er den Soldaten. Die Frau wirft den Toten ab, sammelt die Fetzen ihrer Kleidung, steht an der Wand. Häftling. Ich bitte um Entschuldigung, Genosse. Ich hätte nicht so hart zuschlagen sollen wie. Wir sind Kommunisten. Ihr habt uns befreit. Aber meine Frau ist meine Frau. Und vielleicht hat es ihr Spaß gemacht am Ende. 12 Jahre ohne Mann. Eigentum ist Diebstahl wie. Frau schlägt ihn, er stößt sie weg. Wie lange hast du keine Frau gehabt? Bei mir sind es 12 Jahre. Du weißt nicht, wie das ist. 12 Jahre Lager. Woher sollst du es wissen? Du kommst aus der Sowjetunion. Wer glaubt die Hetze? Der Hunger und die Knochenarbeit. Steinbruch. Wer nicht aufstehen kann, ist tot. Oder an den Öfen. Zuletzt mussten wir noch die Listen selber schreiben, wer in den Ofen geht. Juden zuerst. Ich hätte nicht so hart zuschlagen sollen wie das Blut. 4 Tage Fußmarsch durch zerstampfte Gegend mit Jubel in den Eingeweiden über jedes zerschossene Haus. Sie haben es, was sie gewollt haben. Wie? Hörst du immer noch zu? Die Pferde haben mir leid getan, in der Elbe bei Magdeburg, wo sie einen Flüchtlingsdreck zusammengeschossen hatten. Ein weißer Arm der aus dem Wasser greift nach einem toten Kind, das vorbeitreibt mit der Strömung. Er ist tot, wie? Schläft ein. Militärpatrouille. Die Soldaten nach einem Blick auf den toten reißenden Mann aus dem Schlaf. Er singt schlaftrunken die Internationale. Die Soldaten treiben ihn mit Kolben aus dem Raum. 2. Willkommen in Vorkuta. Capo. Hey, Deutscher. Warum habt ihr nicht gesiegt? Häftling schweigt. Faschist. Leck mir die Stiefel. Pause. Sag Heil Hitler. Pause. Häftling hebt eine Faust zum kommunistischen Gruß. Häftlinge schlagen ihn nieder. Willkommen in der Heimat, Bolschewik. Maßnahme 1956. Berliner Ensemble, Büro der Intendanz, 3 Brecht-Witwen. Radiomeldung von der Verhaftung des Staatsfeinds Wolfgang Harich. Kilian. Er hat gesagt, wenn Sie die Panzer schicken, weil Ihnen nichts mehr einfällt, unser Platz ist auf der Barrikade mit dem Volk gegen die Panzer. Weigel. Hat er das gesagt? Das war nicht klug, wie? Nicht nach Budapest. Kilian. Ja, Brecht war klüger. Er hat seine Mütze gezogen vor den Panzern 53. Weigel. Er hatte keinen Hut. Und überhaupt, wer ist das Volk? Das Volk, wenn es gefragt wird, wählt Hitler. Kilian. Vielleicht sollte man das Volk noch einmal fragen. Das war seine Meinung. Und vielleicht wählt das Volk dann nicht mehr Hitler, sondern den Sozialismus und nicht Ulbricht. Hauptmann. Dass er die Mütze vor den Panzern zog im Kreis der Randalierer, war vielleicht auch nicht besonders klug. Sie hätten ihn erschlagen können, wie? Und sein Theater, das jetzt im Argen liegt durch seinen Tod, wäre versandet vor 3 Jahren schon, das wir jetzt retten müssen, eine Insel im Sumpf der Korruption aus Blut und Geld mit seinen Jüngern, die ihn nicht verstehen und glauben, dass sie klüger sind als er. Und vielleicht sind sie das, aber was bringt es, wenn klug sein heißt, die Fahne nach dem Wind drehen? Kilian. Klug oder nicht, er ist verhaftet und er ist mein Mann. Ich habe ihn geliebt. Weigel. Das fällt dir jetzt ein? Kilian. Ja, und deinen Mann. Verzeih mir, es ist über mich gekommen. Weigel. Es oder er. Wo liegt der Unterschied? Du warst die Erste nicht und bist die Letzte. Ich bin's gewohnt, den Weibern zu verzeihen. Er hätte wissen müssen, was er tut, dein Mann. Im Glashaus wirft man nicht mit Steinen. Hauptmann. Er ist ein Narr. Kilian. Er ist ein Philosoph. Weigel. Und er wird wissen, wie er sich heraushilft. Hauptmann. Er ist zu klug, er wird das Loch nicht finden. Weigel. Wie sollen wir ihm helfen? Hauptmann. Und warum? Wir retten das Theater oder ihn. Der Abgrund ist der gleiche. Mann ist Mann. Gefängnis oder Sarg, der Tod war pünktlich. Er ist gestorben, als für ihn die Zeit war, um ungewaschen in den Tod zu gehen. Gewusst wann. Immer schon war er der Klügste. Man steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss. Man zieht die Mütze nicht zweimal vor Panzern. Weigel schaltet den Lautsprecher ein. Ich muss die Probe hören. Das ist wichtig. Aha, Sie machen Pause. Hauptmann. Und Sie diskutieren. Kilian. Das haben Sie gelernt, ja? Diskutieren. Stimme Palitsch. Manfred, das geht so nicht. Stimme Wegwert. Peter, warum? Stimme Palitsch. Die Proletarier, Manfred. Stimme Wegwert. Die Plebejer. Die Handlung spielt in Rom. Stimme Palitsch. Hier ist Berlin. Wir schreiben 1956. Stimme wegwehrt. Wir machen hier kein Zeitstück, Peter, sondern eine Parabel. Stalin, wenn du das meinst, kommt nur am Rand vor. Stimme Palitsch. Und der Rand ist blutig. Stimme wegwehrt. So, meinst du das? Gut, das ist deine Meinung. Stimme Palitsch. Ich rede von Regie, nicht von Politik. Die Proletarier oder die Plebejer, wenn dir das lieber ist, Rom statt Berlin, sind anders. Stimme wegwehrt. So, wie sind sie denn? Was weißt du von Proletariern? Stimme Palitsch. Sie sind höflich, Manfred. Das haben sie gelernt. Das ist ihr Kreuz. Es braucht viel Druck, dass sie ihr Kreuz abwerfen. Stimme wegwehrt. Mhm. Willst du mehr Druck? Stimme Palitsch. Das hab ich nicht gesagt. Pause. Stimme wegwehrt. So, bin ich höflich. Ich bin Proletarier. Stimme Palitsch. Ich weiß nicht, ob dir die Partei das abnimmt. Deine Partei. Stimme wegwehrt. Wann wirst du sagen, unsere? Stimme Palitsch. Ich weiß nicht, Manfred. Lass mir Zeit. Stimme wegwehrt. Zeit, Zeit. Ich weiß nicht und ich weiß nicht und ich weiß nicht. Wissen ist Macht. Stimme Palitsch. Das war sein Kinderglaube. Und was er nicht geschrieben hat, ist unsere Tragödie. Die Trennung von Wissen und Macht. Stimme wegwehrt. Hast du gesagt, unsere Tragödie? Er hat sie doch geschrieben, Galilei. Die Macht der Dummheit, Dummheit an der Macht. Stimme Palitsch. Oder ein anderes Wissen. Stimme wegwehrt. Sei nicht höflich. Die Höflichkeit muss man sich leisten können. Ich kann mir deine Höflichkeit nicht leisten. Stimme Palitsch. Als Proletarier? Stimme wegwehrt. Jetzt bist du nicht höflich. Moi, Galilée, Galilei, maître de mathématiques et de physique à Florence, je déclare tenir pour faux ce que j'ai enseigné, notamment que le soleil est immobile et se trouve au centre de l'univers et que la Terre n'en est pas le centre et n'est pas immobile. Je renie, rejette et maudis d'un cœur sincère et avec une foi non hypocrite toutes ces erreurs et hérésies, de même que toute autre erreur et toute autre opinion contraire à l'enseignement de notre Sainte Mère, l'Église. Stimme Palitsch. Ich denke manchmal, meistens in der Nacht oder im Halbschlaf, wenn der Morgen graut und der Atompilz spaltet meine Netzhaut, der kleine Mönch hat recht. Nicht Galilei. Ich bin als Sohn von Bauern in der Campagna aufgewachsen. Das sind einfache Leute. Sie wissen alles über den Ölbaum, aber sonst recht wenig. Die Phasen der Venus beobachtend, kann ich nun meine Eltern vor mir sehen, wie sie mit meiner Schwester am Herd sitzen und ihre Käsespeise essen. Ich sehe die Balken über ihnen, die der Rauch von Jahrhunderten geschwärzt hat, und ich sehe genau ihre alten abgearbeiteten Hände und den kleinen Löffel darin. Es geht ihnen nicht gut, aber selbst in ihrem Unglück liegt eine gewisse Ordnung verborgen. Sie schöpfen die Kraft, ihre Körbe schweißtriefend den steinigen Pfad hinauf zu schleppen, Kinder zu gebären, ja zu essen, aus dem Gefühl der Stetigkeit und Notwendigkeit, dass der Anblick des Bodens, der jedes Jahr von neuem grünenden Bäume, der kleinen Kirche und das Anhören der sonntäglichen Bibeltexte ihnen verleihen können. Es ist ihnen versichert worden, dass das Auge der Gottheit auf ihnen liegt, forschend, ja beinahe angstvoll, dass das ganze Welttheater um sie aufgebaut ist, damit sie, die Agierenden, in ihren großen oder kleinen Rollen sich bewähren können. Was würden sie sagen, wenn sie von mir erführen, dass sie sich auf einem kleinen Steinklumpen befinden, der sich unaufhörlich drehend im leeren Raum um ein anderes Gestirn bewegt, einer unter sehr vielen, ein ziemlich unbedeutender. Wozu ist jetzt noch solche Geduld, solches Einverständnis in ihr Elend nötig oder gut? Es liegt also kein Auge auf uns, sagen sie. Wir müssen nach uns selber sehen, ungelehrt, alt und verbraucht, wie wir sind. Niemand hat uns eine Rolle zugedacht, außer dieser irdischen, jämmerlichen, auf einem winzigen Gestirn, das ganz unselbstständig ist, um das sich nichts dreht. Kein Sinn liegt in unserem Elend. Hunger ist eben nicht gegessen haben, keine Kraftprobe. Anstrengung ist eben sich bücken und schleppen, kein Verdienst. Stimme Wegwert. Sis, das ist Verrat. Stimme Palitsch. An wem? Stimme Wegwert. An der Vernunft. Stimme Palitsch. Ach, Manfred, gehst du manchmal auf die Straße? Stimme Wegwert. Habe ich das nötig? Ich weiß, was passiert auf unseren Straßen und in den Büros. Stimme Palitsch. So, weißt du das? Dein Wort in Gottes Ohr. Stimme Wegwert. Ein weiter Weg. Zu weit für eine Stimme. Verstehst du, es gibt Dinge, die ich weiß und nicht wissen will. Nicht mehr oder noch nicht. Stimme Palitsch. Wie lange willst du warten auf dein Wissen? Weigel. Manchmal bin ich schon froh, dass ich so alt bin. Am Tod das Beste ist seine Ewigkeit. Probe. Martius Coriolan. Was wollen Sie? Menenius. Korn, nach Ihrer eigenen Taxe. Sie sagen, es sei da im Überfluss. Kein Korn, kein Krieg, so sagen Sie. Martius. So, sagen Sie, hängt sie. Am Herde sitzend wissen Sie genau, was auf dem Kapitol vorgeht, was da ist, was nicht da ist. Noch Korn an Sie verschwenden, wenn der Senat nicht diese Milde übte, die ich ganz anders nenne. Sie sagen, Korn ist da. Die Antwort kriegen Sie von meinem Schwert. Und mit der Lanze mäße ich statt Korn. Die Haufen Ihrer Leichen in Roms Gassen. So, Bruchstücke, jetzt schreibt euch in die Listen. Stimme Wegwert. Dein Stichwort ist der Kornpreis. Greif zum Schwert. Wenn du von Preisen hörst, greifst du zum Schwert. Wenn einer essen will, denkst du an Schlachten. Weigel. Die grünen Jungen, ach, sie wissen nichts. Die Kinder spielen Feldherr mit Soldaten aus Pappmaché. Hauptmann. Sie nehmen, was sie kriegen. Horaz ist tot. Er hat mit Gold hantiert oder mit Marmor, von Sklaven geschleppt. Wir arbeiten, er hat's gewusst, mit Scheiße. Und Sklaven immer noch für den Transport. Weigel. Ich will das alles nicht mehr wissen, ihr. Hauptmann. Jetzt muss er in zwei Hälften weiterleben. Die eine Marmor und die andere Gips. Weigel. Oder gevierteilt, Orpheus unterm Pflug. Kilian. Zerrissen von den Weibern. Hauptmann. Den Verschmähten. Kilian. Aber sein Kopf treibt in der Strömung und sinkt weiter. Hauptmann. Und wer hört ihn noch? Weigel. Die Strömung. Auftritt Bildhauer Fritz Krämer mit dem Probeguss für Brechts Stahlsarg. Zwei Arbeiter vom Stahlwerk Hennigsdorf tragen den Sarg. Krämer. Ich bitte um Entschuldigung. Särge sind nicht gerade mein Spezialgebiet. Ich bin Bildhauer und das ist mein erster Sarg. Ich habe vergessen, Maß zu nehmen. Das ist ein Probeguss. Ich muss wissen, ob die Größe stimmt. Weigel. Mustert die Arbeiter, zeigt auf ein. Sie. Der Arbeiter versteht nicht. Könnten Sie sich bitte einmal Probe legen? Der Arbeiter versteht nicht. In den Sarg. Zur Probe. Es ist nur eine Probe. Sie haben die Statur. Arbeiter 2. Du könntest dir so einen Sarg nicht leisten. Arbeiter 1 legt sich in den Sarg. Ich lieg schon drin. Arbeiter 2, jetzt bist du prominent. Arbeiter 1, es liegt sich gut in deinem Stahlsarg, Dichter. Wovor versteckst du dich? Angst vor den Würmern? Mach dir nichts draus, wenigstens lügen sie nicht. Sie machen ihre Arbeit so wie wir. Und vielleicht hast du dich zu lieb gehabt und deine Arbeit, ich arbeite für Geld. Mein Spaß heißt Feierabend, Bier und Weiber. Jetzt heißt's vergessen, was du ihnen wert warst, dem oder jenem Dichter. Der Tod zahlt bar. Er steigt aus dem Sarg. Arbeiter 2, bist du besoffen? Arbeiter 1, ich wovon? Arbeiter 2, Hast du im Schlaf geredet, Arbeiter 1? Ich habe nichts gesagt, Arbeiter 2. Wer sonst? Arbeiter 1, der Volksmund oder die drei Hexen. Auftritt die brennende Frau. Arbeiter 2, mich tritt ein Pferd. Arbeiter 1, das ist die vierte Hexe. Sie ist verbrannt in ihrem Krankenzimmer, privat versichert in der Charité, hat keinen Text mehr. Sie kann nur noch singen. Arbeiter 2, wer hat dir das erzählt? Woher weißt du das? Arbeiter 1, singt mit fremdem Akzent. Röslein, Röslein, Röslein, rot. Brennende Frau lacht, Kilian weint. Weigel, heul nicht, dumme Gans. Verzeih, ich weiß, dass du ihn geliebt hast. Wenigstens bildest du dir das ein. Oder seinen Namen, der über dich gekommen ist wie ein Verhängnis. Kilian geht zum Fenster. Aber jetzt ist er tot. Und nur noch ein Name, der auf einem Grabstein steht, der Hundestein war, wie er es sich gewünscht hat. Hier hast du ein Taschentuch. Wisch dir den Rotz ab. Er macht Falten. Der Sarg passt. Kilian erhängt sich, von allen unbemerkt, außer von dem Bildhauer, der einen Skizzenblock aus dem Mantel zieht und eine Zeichnung macht am Fensterkreuz. Ton, Coriolanprobe. Coriolan. Ich weiß nichts mehr. Lasst sie ausschreien, den steilen, tarpeischen Tod, Verbannung, Vagabunden, Exil und was noch sonst. Ich kaufte ihre Gnade nicht für ein einziges gutes Wort und sei es ein guten Morgen. Schluss, es kotzt mich an. Ihr Kroppzeug, dessen Atem ich schon hasse, wie den Gestank vom Sumpf und dessen Liebe, ich schätze wie das Aas, noch immer nicht begrabener Feinde. Ich verbanne euch. In Rom sollt ihr mir bleiben müssen, angstgeschüttelt, euch bekackend, wenn ein Helmbusch von ungewohnter Farb im Tor auftaucht. Und immer sollt ihr auch die Macht behalten, eure Verteidiger zu verdammen, bis euch am End euer Unverstand, der, was er nicht zu fühlen kriegt, nicht fasst, alles entfernend, außer euch selber, die ihr immer eure grausamsten Feinde wart, bis euch euer Unverstand an irgendeine Nation ausliefert, die ohne Schwertstreich siegte. Diese Stadt, verachtend euretwegen, die ihr sie bewohnt, ich schreib sie ab. Es gibt noch eine Welt woanders. O Mutter, Mutter. Stimme wegwert. Die Mutter streichen wir. Stimme Palitsch. Wir können das nicht vorziehen. Stimme Schall. Warum nicht? Stimmen Palitsch, Wickwert. Es schwächt die Fabel. Es schwächt die Fabel. Gelächter der drei Witwen. Weigel, Hauptmann, brennende Frau. Wann kommen wir drei uns wieder entgegen? In Blitz und Donner, Sturm und Regen. Wenn der Wirrwarr stille schweigt, wer der Sieger ist, sich zeigt. Wann kommen wir drei uns wieder entgegen? In Blitz und Donner, Sturm und Regen. Wenn der Wirrwarr stille schweigt, wer der Sieger ist, sich zeigt. Wann kommen wir drei uns wieder entgegen? In Blitz und Donner, Sturm und Regen. Wenn der Wirrwarr stille schweigt, wer der Sieger ist, sich zeigt. Stimme Brecht. Aber von mir werden sie sagen, er hat Vorschläge gemacht. Wir haben sie nicht angenommen. Warum sollten wir? Und das soll stehen auf meinem Grabstein und die Vögel sollen darauf scheißen und das Gras soll wachsen über meinen Namen, der auf dem Grabstein steht. Vergessen sein will ich von allen eine Spur im Sand. Liebe Kameraden, der Jagdgrundorganisation Streifdorf, Hildburghausen und Westhausen. Die jeweils herrschende Klasse übt die Jagd aus. Das war im Feudalismus so, war und ist im Kapitalismus so und ist in unserem... Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der Frühstückstisch der Dorsianer war heute mit lauter guten Nachrichten gedeckt. Gewinnsprung bei Mannesmann, höhere Erträge beim Fiat-Konzern, Gewinne in New York am Aktien- und am Bondmarkt. Im Gegensatz zu gestern gab es also Gründe für einen Aufwärtstrend in Frankfurt. Und heute wird schon für die Idee in Sorgen sein, dass auch so entwickelt wird. Party. Wohnung in Frankenberg, Sachsen. An der Wand über der Couch hängt ein Lederphallus. Architekt. Meinen Lebensabend werde ich hier nicht verbringen, in eurem Arbeiter- und Bauernstaat. Ich bin Architekt. Ich will bauen. Was ist mir egal, aber das Wie bestimme ich. Oder ich gehe. Schumann Gerhard. Du wirst bauen, was wir brauchen. Dafür bezahlen wir dich. Unsere Arbeiter brauchen Wohnungen. Das Recht auf Wohnung steht in der Verfassung. Architekt. Wohnungen. Löcher im Beton. Weißt du, wie der Volksmund eure Wohnungen nennt? Arbeiterschließfächer. Ich kann dir Wohnungen zeigen. Schumann Gerhard. In der Feindpresse. Architekt. Wo sonst? Schumann Gerhard. Arbeiterschließfach. Mit Bad, Warmwasser und Fernheizung. Das hat es vor uns nicht gegeben. Für den Arbeiter nicht. Nicht in Deutschland. Wir können nicht warten, bis wir das Geld haben, jedem einen Palast hinzustellen. Oder ein Haus wie deines hier, Genosse Architekt. Bürgermeister. Langsam, langsam. Man kann über alles reden. Schumann Gerhard. Nicht mit mir. Proswimmer. Du kannst deinen Koffer wieder auspacken. Das Schöne am Sozialismus ist, was du heute baust, kannst du morgen wieder einreißen und besser bauen. Bürgermeister. Bis dahin läuft noch viel Wasser den Bach hinunter. Schumann Gerhard. Nicht bei uns. Bürgermeister. Zum Architekten. Bei uns fließt es aufwärts. Ebert Franz. Der Kommunismus kommt. So sicher wie es Amen in der Kirche. Sohn des Bürgermeisters. Weil ihr gerade beim Bauwesen seid, kennt ihr die Geschichte vom Turmbau, der babylonische Turm von Kafka? Sie heißt das Stadtwappen. Sie geht so. Anfangs war beim babylonischen Turmbau alles in leidlicher Ordnung. Ja, die Ordnung war vielleicht zu groß. Man dachte zu sehr an Wegweiser, Dolmetscher, Arbeiterunterkünfte und Verbindungswege. So als habe man Jahrhunderte freier Arbeitsmöglichkeit vor sich. Die damals herrschende Meinung ging sogar dahin, man könne gar nicht langsam genug bauen. Man musste diese Meinung gar nicht sehr übertreiben und konnte überhaupt davor zurückschrecken, die Fundamente zu legen. Man argumentierte nämlich so. Das Wesentliche des ganzen Unternehmens ist der Gedanke, einen bis in den Himmel reichenden Turm zu bauen. Neben diesem Gedanken ist alles andere nebensächlich. Der Gedanke, einmal in seiner Größe gefasst, kann nicht mehr verschwinden. Solange es Menschen gibt, wird auch der starke Wunsch da sein, den Turm zu Ende zu bauen. In dieser Hinsicht aber muss man wegen der Zukunft keine Sorgen haben. Im Gegenteil. Das Wissen der Menschheit steigert sich. Die Baukunst hat Fortschritte gemacht und wird weitere Fortschritte machen. Eine Arbeit, zu der wir ein Jahr brauchen, wird in 100 Jahren vielleicht in einem halben Jahr geleistet werden. Und überdies besser, haltbarer. Warum also schon heute sich an die Grenze der Kräfte abmühen? Das hätte nur dann Sinn, wenn man hoffen könnte, den Turm in der Zeit einer Generation aufzubauen. Das aber war auf keine Weise zu erwarten. Er ließ sich denken, dass die nächste Generation mit ihrem vervollkommneten Wissen die Arbeit der vorigen Generation schlecht finden und das Gebaute niederreißen werde, um von Neuem anzufangen. Solche Gedanken lähmten die Kräfte und mehr als um den Turmbau kümmerte man sich um den Bau der Arbeiterstadt. Jede Landsmannschaft wollte das schönste Quartier haben. Dadurch ergaben sich Streitigkeiten, die sich bis zu blutigen Kämpfen steigerten. Diese Kämpfe hörten nicht mehr auf. Den Führern waren sie ein neues Argument dafür, dass der Turm auch mangels der nötigen Konzentration sehr langsam oder lieber erst nach allgemeinem Friedensschluss gebaut werden sollte. Doch verbrachte man die Zeit nicht nur mit Kämpfen, in den Pausen verschönerte man die Stadt, wodurch man allerdings neuen Neid und neue Kämpfe hervorrief. So verging die Zeit der ersten Generation, aber keine der folgenden war anders. Nur die Kunstfertigkeit steigerte sich immerfort und damit die Kampfsucht. Dazu kam, dass schon die zweite oder dritte Generation die Sinnlosigkeit des Himmelsturmbaus erkannte, doch war man schon viel zu sehr miteinander verbunden, um die Stadt zu verlassen. Alles, was in dieser Stadt an Sagen und Liedern entstanden ist, ist erfüllt von der Sehnsucht nach einem prophezeiten Tag, an welchem die Stadt von einer Riesenfaust in 5 kurz aufeinander folgenden Schlägen zerschmettert werden wird. Deshalb hat auch die Stadt die Faust im Wappen. Schumann Gerhard. Auf deinen Filius solltest du auch mal ein Auge haben, Genosse Bürgermeister, ehe sich das Maul verbrennt. Oder dir. Bürgermeister. Er liest sehr viel. Schumann Gerhard. Ja, die falschen Bücher. Sohn des Bürgermeisters setzt sich zur Frau des Architekten auf die Couch. Sohn des Bürgermeisters. Mein Vater ist Bürger. Mein Vater ist Bürgermeister. Mein Vater ist Meister. Mein Vater ist Meister vom Stuhl. Mein Vater ist Meister vom Stuhl aller Bürger. Das ist klabunt. Sie sind schön, Frau Hickel. Legt eine Hand auf Ihre Brust. Frau Hickel nimmt die Hand weg. Dafür bist du noch zu jung, sag Erika. Sohn des Bürgermeisters. Erika legt die Hand wieder auf ihre Brust. Kennst du den? Flüstert. Frau Hickel lacht. Architekt. Jetzt verderbt er meine Frau, ohne sich umzudrehen. Geht's dir gut, Erika? Frau Hickel. Danke, Hans-Joachim. Es könnte nicht besser gehen. Architekt. Sie ist ein Aas. Schumann Gerhard zum Bürgermeister. Aufwärts! Dir wird das Lachen noch vergehen. Bürgermeister. Davon bin ich überzeugt. Proswimmer. Wir wollen uns doch nicht streiten. Schließlich sitzen wir in einem Boot. Und wenn es kentert, werden wir alle nass. Du auch, Künstler? Mit deinem Lederpimmel über der Couch. Hast du das schon nötig? Die hängen uns doch an den Füßen auf, an den Füßen. Ebert Franz. Unsere Arbeiter stehen zu uns. Ich kenne sie. Proswimmer. Und sie kennen dich. Hast du vergessen, was der alte Dreher zu dir gesagt hat? Gestern, nach deiner Rede über die Arbeitermacht, wo du dich am Pult festhalten musstest, weil du besoffen warst. Ich werf's dir nicht vor, du hast genug mitgemacht. Besauf dich ruhig. Soll ich's dir aufschreiben, was er gesagt hat? Wenn wir soweit sind und wir hängen euch auf, dich schneid ich ab, Franz. Das ist die wahre Liebe. Schumann Gerhard zum Bürgermeister. Ich's vergesse. Die Jugend hat sich beschwert, Bürgermeister, weil du kein Stalinbild in deinem Büro hast. Bürgermeister. Wer ist die Jugend? Schumann Gerhard. Der Sekretär. Und das ist nicht zum Lachen. Er hat verlangt, dass wir den Punkt auf die Tagesordnung setzen in der Versammlung am Dienstag. Warum hängt kein Stalinbild über deinem Schreibtisch, Bürgermeister? Was ist deine Position zum Genossen Stalin? Bürgermeister. Ich weiß, dass ich nicht stärker bin als die Sowjetunion. Das ist meine Position zum Genossen Stalin. Architekt. Du solltest dir an mir ein Beispiel nehmen. Bei mir hängt der Genosse Stalin an dem Ort, wo ich am meisten Zeit habe, ungestört über mein Verhältnis zu ihm nachzudenken. Schumann Gerhard. Auf der Toilette. Ja, das ist der Gipfel. Proswimmer. Wir sind schon ein Verein. Setzt sich zur Frau des Architekten neben den Sohn des Bürgermeisters auf die Couch. Jugend kennt keine Gefahren, was? Aber das Alter hat auch seine Vorteile. Bei uns dauert's länger. Das haben die Frauen gern. Sohn des Bürgermeisters. Bis es aufhört. Frau Hickel lacht. Ebert Franz. Ja, das ist der Gipfel. Wem verdankst du dein Diplom, mit dem du dich aufspielst gegen unser Wohnungsbauprogramm? Architekt. Wem sonst als dem Genossen Stalin? Schumann Gerhard. Gut! Dass du es weißt. Architekt. Wie könnte ich das vergessen? Schumann Gerhard. Aber die Toilette ist doch Gipfel. Frau Schumann. Müsst ihr euch immer streiten und über eure Politik. Seid froh, dass es euch gut geht, Gerhard. Ich glaube, wir müssen gehen, die Kinder. Schumann Gerhard. Die Kinder schlafen und wir gehen, wenn ich sage, wir gehen. Frau Schumann. Nachher bist du wieder betrunken. Schumann Gerhard. Ich werde dir zeigen, wer betrunken ist. Jagt die Frau um den Tisch. Proswimmer. Jetzt fängt das wieder an. Schumann Gerhard. Das mache ich jetzt so lange, bis dir das Wasser im Arsch kocht. Sohn des Bürgermeisters. Ein tiefer Einblick in das menschliche Triebleben. Ein Kommunist arbeitet an der Befreiung der Frau. Frau Schumann rennt heulend aus dem Zimmer. Schumann Gerhard setzt sich. Ebert Franz. Kennt ihr die Ballade vom Roten Schmied? Architekt. Er sollte sich vielleicht hinlegen. Willst du dich hinlegen, Franz? Ebert Franz zum Sohn des Bürgermeisters. Willst du sie hören, Junior? Sohn des Bürgermeisters. Ich brenne drauf. Proswimmer. Sie hat 48 Strophen. Ebert Franz. 24. Klettert mühsam auf den Tisch und beginnt, schwankend auf dem Tisch, die Ballade vom Roten Schmied zu rezitieren. Proswimmer. Das halte ich nicht nochmal aus, nicht schon wieder. Geht zum Radio und schaltet es ein. Nachricht vom 20. Parteitag der KPDSU. Chruschtschows Rede über Stalin. Ebert Franz erstarrt auf dem Tisch. Schweigen. Bürgermeister lacht. Stalin, der Führer der Völker. Sohn des Bürgermeisters. Am Morgen sah er sich mit ihren Augen, geschminkt vom Tierblut in den Händen Tierfleisch und nicht gestillt sein Durst auf anderes Blut. Er ging ans Meer, allein mit rotem Schwert, Gelächter laut um ihn aus beiden Heeren, ging, wusch sich in der fremden Brandung, wusch sein Schwert auch, pflanzt es mit dem Griff, den Helfer, fest ein, dem ausländischen Boden, ging, die Küste tränkend mit dem eigenen Blut, den langen Weg über sein Schwert ins Schwarze. Pause. Die Partei, die hat immer recht. Schumann Gerhard geht mit geballter Faust auf den Sohn des Bürgermeisters zu. Willst du mir das Gegenteil beweisen? Schumann Gerhard setzt sich wieder an den Tisch. Ebert Franz steigt herunter und geht ohne Schwanken ab. Architekt nimmt den Lederfalles von der Wand über der Couch. Jetzt kann ich ihn über die Couch hängen, mein Stalin, wo er hingehört. Schumann Gerhard. Erschießen sollte man euch. Alle. Stille. Bürgermeister. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Sohn des Bürgermeisters. Ohne Inferno kein Paradies. Kein Himmel ohne Hölle. Und der Kapitalismus ist das Fegefeuer, in dem das Geld gewaschen wird. Schumann Gerhard. Mit Blut. Sohn des Bürgermeisters. Wer fragt danach? Hauptsache sauber. Außer das Schlachtvieh vielleicht mit seinem letzten Atem, der sich vor den Toten schämt. Die Scham heißt Solidarität. Proswimmer. Zum Bürgermeister. Gib deinem Filius keinen Schnaps mehr. Er redet dich um Kopf und Kragen. Sohn des Bürgermeisters. Um Schlips und Kragen. Bürgermeister. Was weißt du? Man hört Ebert Franz brüllen, stampfen und Papier zerreißen. Dann das Geräusch der Toilettenspülung. Architekt. Was ist jetzt los? Der ist verrückt geworden. Architekt und Sohn des Bürgermeisters ab. Schumann Gerhard und Bürgermeister stehen auf, fixieren einander. Architekt und Sohn des Bürgermeisters zurück. Architekt. Papierfetzen auf den Tisch. Das ist der Rest von Stalin. An seiner Stelle hängt jetzt der Genosse Ebert. Sohn des Bürgermeisters. Er hat das Bild zerrissen und die Fetzen ins Klosett gespült und sich aufgehängt an seinem Schlips am gleichen Haken. Ein Wunder, dass der Schlips gehalten hat. Bürgermeister. Er war schon lange nur noch Haut und Knochen. Proswimmer. Er war immer gegen den Krawattenzwang. Sohn des Bürgermeisters. Davon ist er ja nun befreit. Schumann Gerhard geht in die Knie, legt den Kopf auf den Tisch, weint. Bürgermeister. Warum flennst du? Sein Posten ist dir sicher. Weißt du, worum ich ihn beneide? Dass er dich, Genosse Schumann, nicht mehr sehen muss. Schumann Gerhard. Ich habe 2 Väter verloren. Bürgermeister. 3, wenn ich richtig informiert bin über deinen Lebenslauf. Der erste hieß ja wohl Hitler. Sohn des Bürgermeisters. 3 Väter? Das hält kein Mensch aus. Willst du dich daneben hängen? Ich besorg dir einen Strick. Dich wird dein Schlips nicht halten. Schumann Gerhard springt auf, greift einen Stuhl. Proswimmer hält ihn fest. Vorhang. 2743 Mark minus 13. BASF 351 Mark 10 minus 1. Bayer 438 Mark 50 minus 1,50. Bayerische Hypobank 38 Mark 60 minus 0,32. Bayerische Vereinsbank 43 Mark 87 minus 0,03. BMW 816 Mark 50 minus 4. Commerzbank 43 Mark 70 minus 0,80. Der rosa Riese masturbiert an einer Eiche, vor ihm die Leichen einer russischen Offiziersfrau und ihrer Kinder. Tönst du mich jetzt? Ich bin der Großer Riese, der Tod von Brandenburg, so heiße ich in der Zeitung. Und wer ich bin, weiß keiner. Das ist, weil ich mit keinem rede, der nicht tot ist. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Oh, meine Braut lacht mich aus, wenn ich vorm Spiegel stehe im Mundort. Und mein Vater sagt, ich bin pervers. Hätte ich dich, so wollte ich dich. In der Armee haben sie über mich gelacht, wenn ich nicht über die Eskaladierwand kam. Ich rieche Menschenfleisch, sagte der Riese. Und übermorgen hole ich der Frau Königin ihr Kind. Und der rosa Unterrock von meiner Mutter. Mama treibt es mit den Würmern. 45 haben die Russen sie hergenommen. 12 Mal. Oh Mann, mein Vater stand dabei. Jetzt weißt du, wie das ist. Heil, Stalin! Hast du geheult, als er gestorben ist? Ein Pioniertuch voll? Jetzt seid ihr dran. Blutwurst sprach zu Leberwurst. Die Jacke ist von der Armee. Die Armee war meine Mutter. Du Blut ist im Arsch. Keiner lacht über den rosa Riesen. Er schleppt die Leichen ins Gebüsch. Ist der Weltraum sehr dunkel. Wie gesagt, es sind zu wenig Umsätze, um ein neues Rekordniveau zu erreichen. Sofort nach Überschreiten der 2500er Hürde setzten vorhin Verkäufe ein. Und so stehen wir jetzt halt da, wo wir eben stehen, nämlich bei freundlichen, aber nicht überschwänglichen 2497 Punkten. Bei den Einzelwerten heißt im Übrigen die Devise, die Favoriten von gestern sind die Favoriten von heute. Germania 3. Gespenster am toten Mann. Von Heiner Müller. Mit Ulrich Mühe. Recherche und Regieassistenz Heike Tauch. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Susanne Friedrich. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandfunk, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg und Süddeutscher Rundfunk 1996.